Aus dem Nachlass von Friedrich von Schiller. Methode. Naturrecht, Politik, Moral, Ästhetik, wie gut sie sich auch im System ausnehmen, gestatten so wenig Anwendung auf Welt, Leben und Kunstschöpfung. Kommt es nicht daher, weil der Philosoph immer von Gesetzen und rationalen Prinzipien, die Natur aber immer von blinden Gewalten und von der Tat ausgeht? Der Philosoph kommt freilich am besten zu seinem Zweck, wenn er den Menschen gleich als vernünftig voraussetzt, aber der Mensch ist nicht vernünftig, er wird es erst spät und wenn die Welt schon eingerichtet ist. Der Mensch ist mächtig, gewaltsam, er ist listig und kann geistreich sein, lang ehe er vernünftig wird. Aus dieser seiner Natur und nicht aus seiner vernünftigen müsste das Naturrecht und die Politik deduziert werden, wenn durch sie das Leben erklärt werden und wenn sie einen wirksamen Einfluss auf das Leben haben sollten. Bildungsstufen. Ich habe oft bemerkt, dass die Halbkenner und unreifen Köpfe viel schwerer zu befriedigen sind als die Meister und die Kenner, bei welchen sich immer eine gewisse Großmut und Liberalität des Urteils findet. Im Schauspielhause zum Beispiel geben sich die Letztern dem Künstler und seinem Werk bereitwillig hin, da die Erstern sich zur Wehre setzen und auf alle Art widerstreben. Bei Kunstausstellungen freut sich der rechte Meister über die kleinste Spur des Guten. Er sucht sie auf, da der Klügling nur das Fehlerhafte sucht und findet. So ist's in der ganzen Welt. Wer reich ist und innere Fülle besitzt, kann auch andern geben, ohne dass er sich dadurch arm macht. Wer aber selbst arm ist, der fühlt sich einen Augenblick reich, wenn er andern nimmt. So findet man den Menschen im Durchschnitt auf diesen drei Stufen der Bildung. Auf der ersten, wo seine Kultur noch nicht angefangen, ist er bloß sinnlich rührbar, ohne Reflexion. Die Neuheit erweckt ihn, die Abwechslung ergötzt ihn, ihn reizt das Glänzende, aber auch an dem barocken, grotesken, seltsamen, abenteuerlichen findet er Vergnügen. Er ist ganz ohne Wahl und alles erfreut ihn, was ihn beschäftigt. Gutes und Schlechtes wird in diesem Zustand mit gleicher Zufriedenheit von ihm aufgenommen. Er ist dankbar für jede Gabe. Das Feierliche und das Läppische findet bei ihm gleichen Eingang. Gottvater und Hans Wurst kann man ihm beide gegeneinander stellen. Glücklich ist der Schauspieldirektor, der ein solches Publikum antrifft. Er ist willkommen mit allem, was er bringt. Der Prediger auf der Kanzel kann sich kein Besseres wünschen. In diesem Zustande befinden sich im Ganzen noch viele Städte Deutschlands, selbst von den größten, gegenüber der Kunst und den Schriftstellern. Deswegen haben wir in Deutschland so viele große Genies, so viele vortreffliche Männer und Werke. Es geht den Deutschen mit berühmten Namen wie dem alten heidnischen Römer mit den Gottheiten. Er nimmt alles bereitwillig auf, den Jupiter der Griechen und den Anubis der Ägypter. In dem weiten Pantheon der Vielgötterei ist Raum für alle. Wohlgefallen am Schönen, das Wohlgefallen an der reinen Form, am Schönen ist ein unbegreiflicher Schritt, den der Mensch tut. In keiner Geschichte der Menschheit habe ich diesen Übergang nachgewiesen gefunden. Man findet bei dem Kind und bei wilden Völkern zwar eine Neigung zum Schmuck und Putz, etwas, das über das Bedürfnis hinausgeht, aber diese Neigung ist ganz nur sinnlich, es ist der Glanz der Farben, welcher anzieht, es ist die Eitelkeit, welche sich auszeichnen, es ist der Reichtum, welcher großtun will. Deswegen hängt sich der wilde Ringe in Nasen, Ohren und Lippen, tätowiert sich, färbt sich Lippen und Nägel, besteckt sich mit bunten Steinen, Federn, ja mit Knochen und Zähnen. Aber von allem diesen ist kein Übergang zu einem freien Wohlgefallen an der schönen Gestalt. Schwerlich würde der Mensch je das Schöne gesucht haben, wenn er es nicht schon als fertig vorgefunden hätte, ohne es zu suchen. Die Natur fängt immer mit der Tat an. In Ländern, wo die Natur schöne Gestalten erzeugt, entstand auch die Forderung des Schönen. Das Ideal, welches man in sich trägt, bildet sich nach den Eindrücken, die man empfangen. Und in solchen Ländern, wo es die Natur zu schönen Gestalten bringt, schafft sie auch edlere Organisationen. Hier, wo der Mensch schöner gebaut ist, ist er auch zärter fühlend, empfänglicher, geistreicher. Hier also findet sich das Subjekt zum Objekt und umgekehrt. Es ist eine Form da, den Sinn zu wecken und zu stimmen. Es ist ein Sinn da, die schöne Form zu ergreifen. Von den korbartigen Hütten und den schmutzigen Zelten von Tierhäuten, unter welchen sich der Wilde so erbärmlich behilft, zu der griechischen Säulenordnung, zu den Tempeln und Portikos, was für ein Schritt! Die Reinlichkeit, Worte fehlen. Tragödie und Komödie. Das Gemüt in Freiheit zu setzen, erzielen beide. Die Komödie leistet es aber durch die moralische Indifferenz, die Tragödie durch die Autonomie. In der Komödie muss alles von dem moralischen Forum auf das physische gespielt werden, denn das Moralische erlaubt keine Indifferenz. Behandelt die Komödie etwas, was unser moralisches Gefühl interessiert, so liegt ihr ob, es zu neutralisieren, das ist, es in die Klasse natürlicher Dinge zu versetzen, welche nach der Kausalität notwendig erfolgen. Undank zum Beispiel ist an sich etwas, was unser moralisches Gefühl affiziert. Undank kann tragisch behandelt werden, so im Lier der Undank der Töchter gegen den Vater. Und da ist es eine moralische Rührung. Wir werden dadurch moralisch verletzt. Das kann und soll uns nicht erspart werden, denn die Tragödie fordert, dass wir leiden. Durch den Schmerz führt sie uns zur Freiheit. Undank kann aber auch in der Komödie behandelt werden, aber dann muss er als eine natürliche Sache erscheinen, und wenn wir in der Tragödie mit demjenigen Mitleiden haben, der Undank erleidet, so muß uns die Komödie den lächerlich machen, welcher Dank erwartet. Man hat den Molière getadelt, daß er in dem Tartüffe den Heuchler zum Gegenstand einer Komödie gemacht, ein Charakter, der immer Abscheu errege und folglich für die Heiterkeit des Lustspiels nicht geeignet sei. Wenn Molière wirklich durch Darstellung seines Heuchlers unsere Indignation, unsern Abscheu erregt, so hat er freilich Unrecht, und in diesem Fall hätte ihn der Genius der Komödie verlassen. Auch den Heuchler kann die Komödie behandeln, aber dann muß es so geschehen, dass nicht er abscheulich, sondern die, welche er betrügt, lächerlich werden. Welche von beiden, die Komödie oder die Tragödie, höher stehe, ist öfters gefragt worden. Man müsste untersuchen, welche das Höhere erzielt, aber dann wird man finden, dass beide aus so verschiedenen Punkten ausgehen und nach so verschiedenen Punkten wirken, dass sie sich nicht vergleichen lassen. Im Ganzen kann man sagen, die Komödie setzt uns in einen höheren Zustand, die Tragödie in eine höhere Tätigkeit. Unser Zustand in der Komödie ist ruhig, klar, frei, heiter. Wir fühlen uns weder tätig noch leidend. Wir schauen an und alles bleibt außer uns. Dies ist der Zustand der Götter, die sich um nichts Menschliches bekümmern, die über allem frei schweben, die kein Schicksal berührt, die kein Gesetz zwingt. Aber wir sind Menschen, wir stehen unter dem Schicksal, wir sind unter dem Zwang von Gesetzen. Es muß also eine höhere, rüstigere Kraft in uns aufgeweckt und geübt werden, damit wir uns wieder herstellen können, wenn jenes glückliche Gleichgewicht, worin die Komödie uns fand, aufgehoben ist. Dort brauchten wir diese Kraft nicht, weil wir mit nichts zu kämpfen hatten, aber hier müssen wir siegen und bedürfen also der Kraft. Die Tragödie macht uns nicht zu Göttern, weil Götter nicht leiden können. Sie macht uns zu Heroen, das ist zu göttlichen Menschen oder, wenn man will, zu leidenden Göttern, zu Titanen. Prometheus, der Held einer der schönsten Tragödien, ist gewissermaßen ein Sinnbild der Tragödie selbst. Nathan der Weise. Lessing hat im Saladin gar keinen Sultan geschildert, und doch ist die Intention Saladins mit Nathan, wie er ihm die Frage wegen der drei Religionen vorlegt, ganz sultanisch. Deswegen erscheint uns dieses Motiv plump, ja ganz unpassend. Es gehört einem andern Saladin zu, als wie wir ihn im Stück sehen. Der Dichter hat nicht verstanden, jene derbe Farbe zu vertreiben und die Handlungsweise des historischen Saladins mit dem Saladin seines Stücks zu vereinbaren. Dass Saladin bloß aus Eingebung der Sitta handelt, ist bloß ein Behelf, der die Sache um nichts besser macht. Zwei Blätter aus den ästhetischen Vorlesungen. Worte fehlen. Kraft bei großen Vorstellungen ist schon das vorige Mal ausgeführt worden. In der Auffassung und Aneinanderreihung der einzelnen Glieder eines Quantums schreitet die Einbildungskraft von selbst, ohne dazu eine besondere Vernunft Vorschrift nötig zu haben und ohne durch eine subjektive Grenze gehindert zu werden, ins Unendliche fort. Der Verstand leitet sie durch Zahlbegriffe, mit deren Hilfe sie jedes auch noch so kleine Maß, jeder noch so ungeheuren Größe adäquat machen kann. Das Maß wird von ihr selbst hergegeben und die Zahlbegriffe, die der Verstand gibt, bestimmen, wie vielmal dieses Maß in dem Quantum, welches gemessen werden soll, enthalten ist. Worte fehlen. Sinnlichen letzten Grund der ganzen Sinnenwelt an und denken uns diese in ihrer Totalität als bloße Darstellung eines intelligiblen Substrats, welches selbst nicht erkannt und in keiner Anschauung kann gegeben werden. Ist aber die unendliche Sinnenwelt nur Darstellung dieser Idee, des Übersinnlichen, so ist diese Idee für sich selbst eine Größe, die dem Unendlichen gleich ist und ein Gegenstand, der diese Idee in uns rege macht, wird die Vorstellung der Unendlichkeit mit sich führen. Das Unendliche ist aber absolut, nicht komparativ groß. Mit ihm verglichen ist jede andere Größe klein. Ein solcher Gegenstand wird also das absolut Große in unser Gemüt rufen. Er wird erhaben sein.